Das Unikino präsentiert Anna und die Apokalypse. Das Unikino weiß diese Woche wirklich zu überraschen. Denn pünktlich zu Ostern, während die ersten Blumen ihre vom Schnee gebeutelten Knospen endlich gen Himmel recken können und die Vögel die ersten Frühlingsgrüße von den gerade wieder grün werdenden Bäumen singen können, während die ersten Bienen den frischen Nektar aus den noch so zarten, bunten Blumenwiesen sammeln können, während man langsam beginnt, sich wieder nur knappe Klamotten anzuziehen, weil es wärmer wird, während man sich dabei ertappt, bei den ersten Sonnenstrahlen daran zu denken, sich ein leckeres Eis zu kaufen. Zeigt das Unikino einen Film, der zur Weihnachtszeit spielt. Die Story. Während sich Anna und ihre Klasse in den Vorbereitungen einer Weihnachtstheateraufführung befinden und sich mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens herumschlagen, so haben wir jede Menge Teenie-Probleme auf einen Haufen versammelt. Annas bester Freund kann sich nicht dazu durchringen, ihr zu sagen, dass er sie liebt. Anna möchte aus ihrer kleinen Stadt fliehen und die Welt sehen. Ihre gemeinsame Freundin Steph sucht ihren Platz in der Welt. Und das befreundete, über beide Ohren verliebte Pärchen ist für alle nur ein nerviges Anhängsel. Zu diesem recht irdischen Problem stößt auf einmal noch ein viel größeres. Eine weltweite Zombie-Apokalypse. Anna, der Typ ist ein Zombie. Sowas gibt's nicht. Oh, na klar, dann ist das vollkommen normal, oder was? Nachdem man sich dann letztlich verständigt hat, dass die Zombie-Apokalypse real ist, gilt es nun, seinen Liebsten zu suchen und zu überleben. Das Ganze mit viel Tanzen und Musik, denn dieser Film ist ein Musical. Die Technik. Bei der Technik kann man nichts bemängeln, aber auch nichts hervortun. Die Musikstücke sind gut platziert, haben aber keinen Titel, den man nach dem Ansehen noch im Ohr hätte. Die natürlich in rauen Mengen auftretenden Zombies in diesem Film sind nach dem Erfolg von The Walking Dead auch nichts, was man noch hervorheben könnte. Fazit? Anna und die Apokalypse ist handwerklich vollkommen in Ordnung, aber eben auch nur in Ordnung. Manche Gags zünden nicht und die Gesangseinlagen sind sicherlich auch nicht jedermanns Geschmack. Dafür bekommt der Film von uns eine 7 von 10.